Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter du Mensch, singe ein trauriges Lied für Tyrus. Dritter sagt zu Tyrus, du wohnst am Meer. Du kaufst und verkaufst mit vielen Ländern. Du sagst, ich bin sehr schön. Vierter dein Land ist mitten im Meer. Deine Bauleute machten dich sehr schön. Fünfter sie bauten deine Wände aus Tannenholz. Sie nahmen Zedern für den Mast. Sechster deine Ruder waren aus Eichenholz. Dein Deck war aus gutem Holz mit Elfenbein. Siebter deine Segel waren aus buntem Stoff aus Ägypten. Deine Decken waren blau und rot. Achter Männer aus Sidon und Arvad ruderten dich. Deine klugen Männer lenkten das Schiff. Neunter alte Männer aus Gebal reparierten das Schiff. Alle Schiffe kamen zu dir zum Handeln. Zehnter Soldaten aus Paras und Lud waren bei dir. Sie hängten Schilde und Helme auf. Das sah gut aus. Elfter Männer aus Arvad standen auf deinen Mauern. Sie machten dich noch schöner. Zwölfter Tarsis brachte Silber, Eisen und Blei zu dir. Sie kauften viele Dinge bei dir. Dreizehnter Javan und andere brachten Sklaven und Bronze. Sie gaben dir diese Waren. Vierzehnte Leute aus Togarma brachten Pferde und Maultiere. Sie kamen zu deinem Markt. Fünfzehnter viele Inseln brachten dir Elfenbein und schwarzes Holz. Sie gaben dir Geschenke. Sechzehnter Aram brachte bunte Stoffe und Edelsteine. Sie handelten mit deinen Waren. Siebzehnter Juda und Israel brachten Weizen und Honig. Sie brachten auch Öl zu dir. Achtzehntes Damaskus brachte Wein und Wolle. Es gab dort sehr viele Waren. Neunzehnte Leute aus Usal brachten Eisen und Gewürze. Sie verkauften sie auf deinem Markt. Zwanzigster Dedan brachte Decken für Pferde zu dir. Einundzwanzigstes Arabien brachte Schafe und Ziegen. Sie waren deine Händler. 22. Saba brachte Gold und teure Steine. Sie brachten auch guten Balsam. 23. Haran und Assur waren auch deine Händler. 24. Sie brachten schöne Kleider und blaue Mäntel. Sie hatten Kisten mit bunten Teppichen. 25. Große Schiffe brachten deine Waren. Du warst sehr voll und schwer im Meer. 26. Deine Ruderer brachten dich weit hinaus. Ein starker Wind machte dich kaputt. 27. Dein Geld und deine Waren sinken ins Meer. Deine Seeleute und Soldaten gehen unter. Das passiert am Tag deines Falls. 28. Die Seeleute schreien sehr laut. Man hört es überall am Meer. 29. Alle Ruderer verlassen ihre Schiffe. Sie gehen an das Land. 30. Sie weinen laut um dich. Sie werfen Staub auf ihren Kopf. 31. Sie schneiden sich die Haare ab. Sie tragen Kleidung für die Trauer. Sie sind sehr traurig. 32. Sie singen ein trauriges Lied. Wer war so schön wie Tyrus im Meer? 33. Deine Waren machten viele Völker satt. Du machtest Könige reich. 34. Jetzt bist du kaputt. Du bist tief im Wasser. Alles ist mit dir gesunken. 35. Alle Leute am Meer haben Angst. Ihre Könige zittern vor Schreck. 36. Die Händler lachen über dich. Du bist für immer weg.